Über entsprechende Austauschbeziehungen berichtet etwa die Anthropologin Roberte N. Amayon, die Feldforschungen in Sibirien und der Mongolei betrieben hat. So wie Menschen sich ernähren, indem sie wild essen, konsumieren die Geister der wilden Arten die Lebenskräfte des Menschen. Es ist die Ordnung der Dinge, dass Menschen ihre Vitalität mit den Jahren verlieren und sterben. Kehrt ein Mensch aus dem Wald nicht zurück oder ertrinkt im Fluss, gilt das als Preis dafür, dass wild gejagt oder Fische gefangen werden. Es wird auch Fleisch zurückgegeben, indem die toten Körper der Menschen in den Wald gelegt oder in die Bäume gehängt werden. So können sich die Tiere ihrerseits von den Menschen ernähren. Amayon spricht von einer Ideologie der symmetrischen Reziprozität. Das »Wie du mir, so ich dir« ist die Grundlogik menschlichen Handelns. Wie soll ich mich des Lebens eines anderen bemächtigen, der mit denselben Attributen ausgestattet ist wie ich, ohne dass diese zerstörerische Tat die Bande des Einverständnisses gefährdet, die ich mit der Gemeinschaft seiner Artgenossen herstellen konnte, bringt Descola das Dilemma auf den Punkt. Das führt zu einer weiteren Rechtfertigungsstrategie, die behauptet, wenn man den Tieren mit Achtung und Respekt begegnet, würden diese einwilligen, gejagt zu werden. Das Wild lieferte sich demzufolge freiwillig aus. Lassen die Jäger es indes an Respekt fehlen, bleibt das Wild aus, oder die Geister schicken Krankheit und Tod, um sich zu rächen. Da auch Jägern zuweilen bewusst ist, dass diese apologetische Sichtweise etwas arg beschönigend ist und vermutlich von den Tieren nicht ganz geteilt wird, entwickelte sich eine dritte Strategie. Man verleugnet das eigentliche Faktum der Jagd. Wenn man aufbricht, heißt es etwa, man mache nur mal einen Gang durch den Wald, berichtet der Anthropologe Rain Willerslev. Die Jäger sagen nicht, lasst uns Elche jagen, sie nutzen kodierte Phrasen wie, lasst uns einen Blick auf den Großen werfen. Oft suchen Jäger ihre Identität zu verbergen. Sie hüllen sich in Felle oder tragen Masken. Haben sie ein Tier getötet, beklagen sie laut dessen Tod und klagen fremde Jäger an, das verschuldet zu haben, um die rachsüchtige Seele des getöteten Tieres zu täuschen. Jäger der sibirischen Yukagiren fertigen hölzerne Figuren an, die sie mit dem Blut der Beute beschmieren und über den Kadaver aufhängen. Die wütenden Geister attackieren die Figur, weil sie glauben, es handle sich um den Mörder.